mein Herr, drängen Sie doch nicht so. Ach, Sie komische Eisenbahnfahrt ist blaue. Fertig, Abfahrt. Station Schöneberg. Bitte beeilen, fertig, Abfahrt. Friedenau. Wir sind in Friedenau, da ist der Himmel blau, da springt der Ziegenbock völlig auf grüner Au. Nehmen Sie mal den Koffer da weg. Fertig, Abfahrt. Station Grunewald. Bitte beeilen. Oh, mein Hühnerauge. Fertig, Abfahrt. Station Charlottenburg. In Charlottenburg am Knie sah ich sie, die Marie. Ach, und seit ich sie am Knie gesehen, da ist um mich geschehen. Nehmen Sie mal den Bauch, drückt die Tür jetzt nicht zu. Fertig, Abfahrt. Friedrichstraße. Unter Linden, unter Linden, ging spazieren die Mägdelein. Wenn du Lust hast anzubinden, dann marschiere hinterrein. Fängst du an bei Kaffeebauer, sag sie dir noch, ich bedauer. Kommst du am Pariser Platz, schmuck, da ist sie schon dein Schatz. Fertig, Abfahrt! Station Pankow. Komm, Kalinikin, komm, wir wollen nach Pankow gehen, da ist es wunderschön. Bitte zurücktreten, fertig, Abfahrt. Station Plötzensee. Eine Bulle mit Marm, bitte. Fertig, Abfahrt. Station Gesundbrunnen.